Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Kai Ton Afneon, Kai Polychryson, Hedranon, Phylakes. Katapresbean, Hus Artos Anax, Xerxes Basileus, Tareogenes Haileto, Choras Ephoroen. Ein Ausschnitt aus der antiken Tragödie Die Perser in altgriechischer Sprache, der Sprache ihres Schöpfers Aischylos. Anlass zu seinem ersten Werk waren die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Griechen und Persern, an denen der Autor selbst teilgenommen hat. Dr. Marion Giebel ist als Altphilologin und Autorin zahlreicher Veröffentlichungen bestens vertraut mit der griechischen Antike und somit auch mit Leben und Wirken des Dichters Aischylos, der 525 vor Christus auf die Welt kam. Er ist in Eleusis bei Athen geboren, also athenischer Bürger, und er war stolz darauf, dass er bei Salamis und Marathon mitgekämpft hat in den Perserkriegen. Man weiß natürlich nie, wie jemand zum Dichter wird, aber vielleicht hat ihn dieses Erlebnis auch besonders beeindruckt, dass da die Bürgerschaft von Athen, also nicht irgendwelche großen Herren, sondern die Bürger von Athen, sich da gewehrt haben gegen diese Massen der Perserheere und eben gesiegt haben als Minderheit ja gegenüber den unendlichen Heeresmassen da in einer Seeschlacht. Sie haben sich auf die Schiffe begeben. Athen war gar keine Seemacht, sondern sie haben da erst eine Flottenmacht aufgebaut. Und sie haben also gesiegt gegen diese Übermacht, sie als Bürger. Und das war wohl ein einschneidendes Erlebnis. Und eigentümlicherweise auf seinem Grabspruch hat er sich nicht als Dichter verewigt, sondern eben, dass er bei Marathon mitgekämpft habe. Dieses politische und zeitgeschichtliche, das spielte doch wohl eine große Rolle damals. Aischylos hat über 90 Stücke geschrieben, von denen aber nur 7 überliefert worden sind. Das bedeutendste ist wohl seine Orestie, eine Tragödie in 3 Teilen. Sie wurde 458 vor Christus bei den Dionysiern in Athen uraufgeführt. Diese Trilogie ging über einen ganzen Tag, also von morgens bis abends. Wie die Leute das alles so durchgehalten haben, da fragt man sich heute. Aber wenigstens war es nicht in der Sommerhitze. Heutzutage werden ja die Theaterstücke in der Sommerhitze aufgeführt. Aber das war damals im April, dieses Fest der großen Dionysien. Da war es ja noch nicht ganz so heiß. Aber trotzdem 15.000 Menschen. Also das war schon eine tapfere Sache, das durchzuhalten. Mit der Orestie wurde Aischylos zum Sieger gekürt. Eine Ehre, die ihm noch 12-mal in seinem Leben zuteil wurde. Ursprünglich waren die Dionysien Kultveranstaltungen zur Feier des Gottes Dionysos. Aus diesen Opferriten mit Chorgesang und Tanz entwickelten sich dann im Laufe der Zeit die antiken Tragödien und Komödien. Ja, das ist ja auch sehr eigenartig, dass diese Theaterstücke in einem Wettbewerb stattfanden. Da war also eine Jury aus Bürgern, nicht aus irgendwelchen Fachleuten, sondern aus Bürgern. Und da haben die ihre Stücke eingereicht, Tragödien und auch Komödien. Und die wurden dann bewertet. Und die ersten 3, die waren die Sieger und die wurden dann aufgeführt. Der Inhalt der Stücke war einerseits vom aktuellen Geschehen und andererseits von den überlieferten Mythen geprägt. Marion Giebel? Das geht auch auf die Vorstufen der Tragödie zurück, die Chorlyrik. Es wurden ja da Chorgesänge vorgetragen, die die Keimzelle zur Tragödie bildeten. Und da wurde eben Göttermythos und Heldenmythos vorgetragen. Und es ergab sich dann, dass die Spannung nicht auf dem Was, denn die Mythen, die kannte man ja, sondern auf dem Wie beruhte. Wie stellt der Dichter das dar? Was ist seine Sicht dran? Und das konnte ja dann zu ganz konträren Auffassungen führen, wie wir es gerade im Atriden-Mythos haben, im Mythos eben von Agamemnon und seiner Familie in Mykene. Die Orestie, das bekannteste und auch heute noch am meisten aufgeführte Werk des Dichters Aischylos, ist die Geschichte von Rache und Vergeltung, dem zwanghaften Kreislauf des Auge um Auge, Zahn um Zahn und der Auflösung des archaischen Gesetzes der Blutrache. Aischylos, der vor Sophokles und Euripides wirkte, gilt als Schöpfer der Tragödie. Was war neu an seinen Stücken? Die Vorstufen waren diese Chorgesänge. Und da hat es auch schon einen Einzelnen gegeben, der dann dem Chor gegenübertrat und die Auffassung des Dichters nahelegte. Und das wurde ja dann in die Tragödie übernommen. Dann war der eine der Schauspieler oder Hypokrites der Antworter. Und Aischylos hat dann einen zweiten Schauspieler hinzugefügt, Sophokles den dritten. Die haben übrigens dann auch mehrere Rollen übernommen. Die hatten ja Masken auf, dann sah man, das war ein König oder so etwas. Und dadurch wurde natürlich das Wechselgespräch dann wichtig, Rede und Gegenrede, wo Standpunkte genau definiert wurden, wo ein Konflikt genau benannt wurde und wo dann der Chor wieder drüber reflektierte und wo man dann bei Aischylos besonders eben ein Wirken, ein göttliches Wirken oder so etwas spürte. Mit der Orestie reagierte Aischylos auf den Wandel in allen gesellschaftlichen Bereichen. Genaueres dazu von Bernd Seidensticker, dem Herausgeber einer neuen Übersetzung der antiken Tragödie von Peter Stein, aus der auch die von uns verwendeten Zitate stammen. Die fundamentalen Umbrüche und die damit einhergehenden neuen Herausforderungen mit allen ihren Möglichkeiten und Risiken zwangen die Athener zu einer radikalen Überprüfung aller politischen und sozialen, theologischen und moralischen Traditionen und Anschauungen. Und die Tragödie war eines der Instrumente, die aufbrechenden Spannungen zwischen dem Alten und dem Neuen zu diskutieren und zu bewältigen. Das gilt im Besonderen auch für die Orestie, in der der Wandel vom schicksalhaften, gottbestimmten Leben zu Eigenverantwortlichkeit und Mitbestimmung aufgezeigt wird. Das Stück besteht aus drei Teilen, die auch unabhängig voneinander aufgeführt werden können. Der erste Teil trägt den Titel Agamemnon und beginnt mit dem Wächter, der auf den Mauern Mykenes seit Jahren auf die Rückkehr des Königs Agamemnon aus dem Trojanischen Krieg wartet. Da heißt es ja, es ist eine Feuerstaffette eingerichtet worden von Troja bis hierher, dass man im Augenblick, wenn Troja besiegt ist, dass man hier die Siegesbotschaft durch Feuerpost meldet. Und am Anfang liegt ja der Wächter da auf der Lauer und er sieht dann eine Flammenpost, die aufgeht und er weiß, jetzt ist Troja besiegt. Hier oben auf dem Dach, auf dem Haus der Atriden, liege ich wie ein Hund. Ich kenne genau die Versammlung der nächtlichen Sterne und auch die strahlenden Gebieter, die besonders hell am Himmel leuchten. Die Sterne, die den Menschen Winter und Sommer bringen, je nachdem sie aufgehen oder untergehen. Auch jetzt halte ich Ausschau nach dem verabredeten Fackelzeichen, nach dem Feuerschein, der aus Troja Nachricht bringt und die Eroberung der Stadt verkünden soll. Und dann kommt der Sieger auf dem Wagen und mit ihm diese Kassandra, seine Kriegsbeute gewissermaßen, die Seherin aus Troja. Und er steigt dann ab und wird von seiner Gattin Clytemnestra begrüßt, überschwänglich. Und dann hat sie einen roten Teppich für ihn, einen Purpurteppich ausgebreitet und den soll er beschreiten und da ins Haus gehen. Aber er will das gar nicht. Er sagt, nein, das ist Hybris. Purpur kommt nur den Göttern zu und das will er gar nicht. Aber sie zwingt ihn gewissermaßen dazu, dass er da irgendwie auch schuldig wird und auf dem Purpurteppich eben hineinschreitet zu seinem Verderben hin. Verderben, das ihm die eigene Gattin bereitet, die anfangs noch von Freude auf seine Wiederkehr beseelt zu sein scheint. Und auch Kassandra kann das Schicksal nicht abwenden. Marion Giebel über diese vielschichtige, mythische Figur, die bis in die Moderne immer wieder auch eine literarische Figur abgegeben hat. Agamemnon ist schon ins Haus gegangen und sie spricht dann mit dem Chor, der fragt sie, wer sie ist und woher sie kommt. Und sie ist Seherin und als Beweis dafür sagt sie, sie weiß, was für ein Haus das ist, das Atridenhaus, wo es früher schon Mord an Angehörigen gab, einen Fluchdämon, der jetzt weiter wächst, indem eben die Frau ihren Mann töten wird. Der Chor ist ganz entsetzt, was sagst du da? Und sie weiß aber, dass Apollon sie hierher geführt hat. Apollon, Apollon, schreit sie. Und die sagen, was willst du, was soll das? Und da enthüllt sie eben ihr Schicksal. Und der Gott Apollon hat sie begehrt und sie hat sich ihm verweigert. Sie hat den Gott praktisch betrogen. Er hat ihr einen Wunsch freigegeben und sie hat sich listig gewünscht, ewig Jungfrau zu bleiben. Er hat diesen Wunsch respektiert, aber er hat sie dafür gestraft, indem jetzt keiner mehr ihre Weissagungen glaubt. Das ist eben ihr Schicksal. Klytaimnestra hat mit Hilfe ihres Geliebten ihren Gatten getötet. Auf brutalste Art. Blut fließt in Strömen. Blut, Symbol des Opfers und der Vergeltung. Ein Stilmittel, an dem auch Peter Stein bei seiner gefeierten Orestie-Inszenierung vom Oktober 1980 an der Berliner Schaubühne nicht gespart hat. Selten sei, darin ist sich die Theaterkritik einig, die moderne Inszenierung einer griechischen Tragödie dem Geist des Originals so nahe gewesen wie Peter Steins Orestie. Die epochemachende Arbeit ist wohl nicht zuletzt das Ergebnis einer ganz außergewöhnlich intensiven und viele Monate dauernden Vorbereitung. Edith Klever spielte die Klytaimnestra. In Rede und Gegenrede mit dem Chor, Männern aus Argos, versucht sie, ihre Tat zu verteidigen. Denn in ihren Augen ist der Mord an Agamemnon gerechtfertigt. Schließlich hat er den Opfertod der gemeinsamen Tochter Iphigenie in Kauf genommen. Ich habe diesen Kampf seit langer Zeit geplant. Der Sieg ist spät gekommen, doch er kam. Ich stehe hier, wo ich sie schlug, bei meinem Meisterwerk. Ich habe so gehandelt, das will ich gar nicht leugnen, dass kein Entrinnen, keine Gegenwehr mehr möglich war. Ein undurchdringliches, unendliches Fangnetz wie zum Fischfang warf ich über ihn, den bösen Reichtum der Gewänder, den üblen Falten Überfluss. Ich traf ihn zweimal schrie er auf, die Glieder erschlafften und er fiel. Da gab ich ihm den dritten Stoß als Dankspende für den Herrn der Unterwelt, für Hades, der die Toten aufnimmt. Freut euch doch, ihr Ältesten von Argos, wenn ihr euch freuen könnt. Ich jubele vor Glück. Und wenn man über Leichen Dankes- und Freudenspenden gießen würde, hier wäre es gerecht, ja mehr noch als gerecht. Mit so viel Übel, mit so verfluchtem Unheil, füllte er den Krug im Haus und hat ihn bei der Heimkehr selbst geleert. Auch Kassandra wird von der Hand Klytaimnestras sterben. Noch einmal will ich sprechen, ein letztes Mal, will meinen eigenen Trenos singen und mir selbst die Grabrede halten. Höre, Helios, bei den letzten Strahlen der Sonne, die mir scheinen, beschwöre ich dich. Wenn die verhassten Mörder einst bezahlen müssen, sollen die Rächer meines Herrn auch meiner gedenken und auch für mich Vergeltung fordern. Mehr als alles andere schmerzt mich das Vergessensein. Aber dann geht sie ganz gefasst hinein. Sie wirft ihre Seherbinde ab und ihren Stab. Und sie ist jetzt nur noch eben die trojanische Königstochter. Und sie geht tapfer, wie eben auch ihre Angehörigen, tapfer in den Tod. Und sie sagt nur noch, was auch menschlich rührend ist: Es wird einer kommen, der Rächer ist, nämlich Orest. Orest, den hat die Mutter als Kind schon außer Landes gebracht. Und er ist nun erwachsen und er kommt zurück. Er hat gehört vom Tod seines Vaters und da geht es dann nun drum, um die Rache, die Blutrache, die ihm als dem Sohn auferlegt ist. Er muss die Mutter töten und ihren Geliebten, mit dem zusammen sie die Tat verübt hat. Die Geschwister, Orest und Elektra, die lange getrennt waren, treffen sich am Grab Agamemnons wieder und fallen einander tief gerührt in die Arme. O liebste Sorge unseres Vaterhauses, beweinte Hoffnung, rettender Same, vertrau deiner Kraft und gewinne dir das Haus des Vaters zurück. Du liebes Auge, auf vierfache Weise bist du mir eine Freude. Notwendigkeit zwingt mich, dich Vater zu nennen. Zu dir neigt sich die Liebe, die der Mutter zukommt, denn sie selbst ist mir mit Recht verhasst. Du ersetzt mir die Schwester, die man mitleidlos geopfert hat. Du warst und bist mein treuer Bruder, der mir Ehrfurcht und Achtung wiederbringt. Möge Macht und Gerechtigkeit Kratos und Dike uns beistehen und der Mächtigste von allen, der mächtige Zeus. Zeus, Zeus, schau herab auf das, was hier geschieht. Sieh die Brut des Adlers an, der man den Vater geraubt hat. Er starb in den Umschlingungen der schrecklichen Viper. Die verwaisten Jungen bedrückt beißender Hunger, denn sie sind nicht so kräftig, die Jagdbeute des Vaters ins Nest zu tragen. So siehst du uns hier vor dir stehen, mich und Elektra, vaterlose Kinder. Schütze uns und führe unser Haus zur Größe zurück, das jetzt so sehr gesunken scheint. Die Geschwister, die beide ihren Vater rächen wollen, hecken eine List aus, wie Orest unbemerkt ins Elternhaus gelangen kann. Und dann tötet er auch wirklich die Mutter und ihren Geliebten. Und dann aber kommen die Erinnyen, die Kehrseite der Tat, die ja an sich gerecht ist, Blutrache, die Pflicht des Nachkommen, aber dann, es ist ja ein Muttermord, diese Zwiespältigkeit, der Konflikt, das kommt dann am Ende des zweiten Stückes, die Erinyen treten auf, diese Fluchgeister, richtig in Gestalt von grimmigen und schrecklich aussehenden Frauen, ein Chor, und die verfolgen den Orest. Aber der Gott Apollon hat ihm zugesichert, dass er ihn retten wird. Und er geht ja dann nach Delphi, um sich zu entsühnen, und wird schließlich nach Athen geschickt. Und das ist dann der Inhalt des dritten Stückes. Die Eumeniden heißt das. Das sind die versöhnten Erinyen. Die Sache ist zu schwierig, dass ein Sterblicher allein es wagen könnte, hier zu richten. Nicht einmal mir ist es erlaubt, einen Mordfall zu entscheiden. Athene, die Schutzgöttin der Stadt, wird Orest mit ihrer Stimme zum Freispruch verhelfen. Er kommt dann nach Athen, wo er auf dem Areopag dann eine richtige Gerichtsverhandlung finden soll. Und da ist die Göttin Athene, die Stadtherrin. Und das Besondere ist nun, dass das ja ein Gericht von Menschen ist. Der Areopag, dieser Gerichtshof, der wird eingesetzt von der Göttin Athene. Aber das sind die Bürger von Athen, die jetzt das endgültige Urteil sprechen sollen. Und das ist ja auch eine ganz besondere Tat für, sagen wir mal, die abendländische Geschichte überhaupt, Rechtsgeschichte und Sozialgeschichte, dass hier eben dieser Gerichtshof eingesetzt wird. Keine Blutrache mehr und keine Fluchgeister, sondern ein Gericht soll entscheiden. Und Orest wird freigesprochen mit dem Stimmstein der Athene und die Athene versöhnt diese Fluchgeister. Es soll jetzt kein Rest bleiben, sondern sie werden versöhnt durch Athene, diese klare Lichtgestalt, die eben die dunklen Mächte da bändigt und sie also nicht in die Unterwelt schleudert, sondern die sich versöhnt. Das ist auch typisch griechisch in Rede und Gegenrede. Spricht sie mit ihnen und sie sind dann schließlich versöhnt und werden zu einem Platz geleitet, wo sie dann segenspendend sind. Eumeniden, die Wohlwollenden. Also man sieht schon, dass hier von dem Mythos weg, ganz aktuell hier in die Tagesgeschichte hinein, dieses Drama geformt wird. Und man muss sich die Bürger dazu vorstellen, das Publikum waren ja Athener und die saßen da und hörten das, diese ungeheure Sache, dass die Götter ihnen die Entscheidung in die Hand geben. Höre jetzt meine Satzung, Volk von Attika. Ihr seid das erste Gericht, das über Blutvergießen urteilen wird. Doch auch in Zukunft und für alle Zeit soll dieser Gerichtshof dem Volk von Athen erhalten bleiben. Weder der Anarchie noch der Despotie sich zu beugen, sondern sich davor zu schützen, rate ich den wachsamen Bürgern. Mit diesen klaren Worten bezieht Aischylos eindeutig Position für die Neuerer im Lande. Dr. Marion Giebel. Ja, also hier wird gewissermaßen eine Rechtsordnung durch eine andere moderne abgelöst. Eben diese Pflicht zur Blutrache, die ja immer wieder neue Rache und neues Blutvergießen verursachte. Sondern die wird jetzt hier abgelöst durch eben das Gericht, was entscheidet. Und das wird den Menschen in die Hand gegeben von den Göttern, gleichzeitig mit dem Auftrag, sich dessen bewusst zu sein, dass sie jetzt hier für Recht und Gerechtigkeit verantwortlich sind. Es ist für uns heute kaum vorstellbar, mit welcher Spannung die Athener besonders den dritten Teil der Orestie verfolgt haben müssen. Ging es doch hier um einen schwerwiegenden Bruch ihres traditionellen Glaubens, Denkens und Handelns. Oder wie Bernd Seidensticker zusammenfasst, nimmt man die dramatische und thematische Bewegung aller drei Stücke zusammen, so erscheint der lange und blutige Weg von Sippenfehde und Blutrache zur Einsetzung eines unabhängigen und unbestechlichen Bürgergerichts als mythisches Bild für den schwierigen Prozess der Polisbildung von der archaischen Adelsgesellschaft zur Demokratie. Aeschylus, vor Sophokles und Euripides der älteste Tragödiendichter der griechischen Antike, starb 456 vor Christus auf einer Sizilienreise. Die Legende berichtet, dass er von einer Schildkröte erschlagen wurde, die ein großer Vogel aus luftiger Höhe fallen ließ. Aeschylus liegt hier begraben, Euphorions Sohn, der Athener. In der fruchtreichen Stadt Gela bezwang ihn der Tod. Aber von seiner Kraft zeugt Marathons Hain, der berühmte, wo der Perser, der Dichtlockige, sie hat erprobt.